Die Gewichtheber der DVRK vollbrachten bei der Gewichtheber-Weltmeisterschaft der Jugendlichen 2017 ausgezeichnete Leistungen. An der Gewichtheber-Weltmeisterschaft der Jugendlichen in Thailand nahmen über 450 Gewichtheberinnen und Heber aus mehr als 50 Ländern und Regionen wie der DVRK, Vietnam und China teil. Die Gewichtheberin Han Jong-sim belegte in der Gewichtklasse 48 Kilogramm den ersten Platz im Stoßen, den zweiten im Reißen und den ersten in der Gesamtwertung. So erkämpfte sie 2 Goldmedaillen und eine Silbermedaille. Die Gewichtheberin Kim Il-jung kam in der Gewichtklasse 53 Kilogramm auf den ersten Platz im Stoßen und auf den zweiten in der Gesamtwertung und der Gewichtheber Lee Kwang-sung erreichte in der Gewichtklasse 69 Kilogramm den ersten Platz im Reißen und den zweiten in der Gesamtwertung. So gewannen sie jeweils eine Gold- und eine Silbermedaille. Die Gewichtheberin Park Song-hee belegte in der Gewichtklasse 44 Kilogramm den dritten Platz in Gesamtwertung und bekam 3 Bronzemedaillen.